Welche sind Feiertage? Tage des Herrn, wie wir sagen. Im Alten Bund waren der Sabbat und andere Tage besonders feierliche Tage für das Volk der Hebräer. Im Neuen Bund sind es die Sonntage und andere von der Kirche bestimmte Festtage. Natürlich mit dem Kodex dann einiges geändert hat, aber das Wesen bleibt dasselbe. Wenn die Tage weniger geworden sind, die eigentlichen Festtage oder andere verfügt worden sind durch das Kirchenrecht, durch die Rechtsprechung der Kirche, die Anordnung der Kirche, was von der Kirche zum Festtag erklärt ist, ist der Festtag.